Die vier Intelligenzen oder Fähigkeiten entwickeln. Da diese vier Dimensionen des Lebens sich offensichtlich überschneiden, kann man nicht ausschließlich an einer von ihnen arbeiten, ohne die anderen direkt oder indirekt zu berühren. Die Entwicklung und Benutzung dieser Intelligenzen wird ihnen ruhige Zuversicht, innere Stärke und Sicherheit verleihen. Sie werden die Fähigkeit, mutig und rücksichtsvoll zugleich zu sein, sowie persönliche moralische Autorität erlangen. Wenn Sie sich bemühen, die vier Intelligenzen zu entwickeln, wird das Ihre Fähigkeit, auf andere einzuwirken und sie dazu zu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden, auf vielfältige Weise tiefgreifend beeinflussen. Hinter jedem edlen Leben stehen Prinzipien, die es geformt haben, schrieb George H. Lorimer. Ich habe außerdem gelernt, dass wir sofort beginnen können, ein ausgewogeneres, integrierteres und stärkeres Leben zu führen, wenn wir von vier einfachen Annahmen ausgehen. Sie sind wirklich einfach. Für jede Dimension unserer Natur eine. Aber ich verspreche Ihnen, wenn Sie sich konsequent an sie halten, werden Sie eine neue Quelle von Stärke und Integrität finden, die Sie anzapfen können, wenn Sie sie besonders brauchen. Erstens. Für den Körper. Nehmen Sie an, Sie hätten einen Herzinfarkt gehabt. Leben Sie von nun an entsprechend. Zweitens. Für den Verstand. Nehmen Sie an, dass die Halbwertszeit bei Ihrem Beruf 2 Jahre beträgt. Bereiten Sie sich von nun an entsprechend vor. Drittens. Für das Herz. Nehmen Sie an, dass die anderen alles hören können, was Sie über Sie sagen. Reden Sie von nun an entsprechend. Viertens, für den Geist. Nehmen Sie an, dass Sie jedes Vierteljahr vor Ihren Schöpfer treten müssen. Leben Sie von nun an entsprechend. Wann können wir anfangen, die moralische Autorität und die innere Stärke zu entwickeln, die aus den vier Intelligenzen erwachsen? Wann ist die beste Zeit, um jene Software zu erlernen, die es uns ermöglicht, unsere innere Stimme zu finden? Welche Zeit im Leben ist die beste, um völlige Harmonie zwischen der kulturellen Prägung der Software und unseren Geburtsgeschenken der Hardware herzustellen? Wir sind uns wohl alle einig, dass diese Zeit die Kindheit ist, vor allem das frühe Leben in der Familie. Nun gibt es aber doch Menschen, bei denen dieser Teil des Lebens schlecht ist, Menschen, die die Software der Opfermentalität, des Mangels und der 5 krebsartigen Verhaltensweisen kritisieren, klagen, vergleichen, wetteifern und konkurrieren lernen. Könnte das frühe Familienleben also in die Schule verlagert werden? Könnten die Lehrer Ersatzmütter oder Ersatzväter werden, um vielleicht die Funktionsstörungen bei der Familie auszugleichen, solange die Kinder noch sehr jung, leicht zu beeindrucken, unschuldig und unverdorben sind? Noch besser wäre es natürlich, wenn man zwischen Familie und Schule eine Partnerschaft etablieren könnte, sodass die Kinder von beiden Seiten ständig Stärkung und Anleitung erhalten. Können Sie sich vorstellen, welche Ergebnisse erreichbar wären, wenn die Software und die Hardware in jenen ersten Kindheitsjahren in Einklang gebracht würden? Was für Menschen so entstehen und welche Leistungen aus ihren Charakteren und ihren Fähigkeiten erwachsen würden? Es ist so wichtig, die prinzipienzentrierte Software und die Freiheit zu wählen mit unseren Geburtsgeschenken zu verbinden. Wäre es nicht wundervoll, wenn das auf der ganzen Welt, in den Familien und den Schulen der Kinder, in denen ja die Zukunft liegt, geschehen könnte? Das wäre eine Lösung für das Dilemma, das der Gründer und ehemalige CEO von Visa International, der Autor Dee Hock, so formulierte. Das Problem ist nie, neue, innovative Gedanken in den Kopf zu bekommen, sondern die alten daraus zu vertreiben.